Upražnjenje 9, stranica 167. Ein Brief. Dargun, den 19. Januar. Liebe Tanja, vielen Dank für deinen Brief. Ich schreibe dir gleich eine Antwort. Welche Berufe wählen die Schüler der 10. Klasse? Fragst du in deinem Brief. Ich antworte dir gern auf diese Frage. Bei uns in der 10. Klasse wollen zwei Mädchen an Fachschulen mit Abitur lernen. Karin Stern und meine Freundin Helga. Helga kennst du ja aus meinen Briefen. Sie lernt gern Physik und will den Beruf Physiklaborantin erlernen. Später kann sie auf die Universität gehen. Karin will an einer Fachschule Chemie studieren. Sie wird dann Chemieingenieur. An den Fachschulen lernen die Schüler 3 bis 3,5 Jahre. Viele Jungen aus unserer Klasse wollen Elektriker oder Schlosser werden. Sie können diese Berufe in Dargun erlernen. Die Lehrzeit dauert 2 bis 2,5 Jahre. Ich will Verkäuferin werden. Ich kann die Berufsschule in Greifswald besuchen. Das weißt du ja schon. Später möchte ich auf eine Fachschule gehen und Ökonomie studieren. Aber zuerst muss ich in der Praxis arbeiten. Jetzt arbeite ich viel. Bald beginnen die Prüfungen. Ich bin mit meinen Noten zufrieden. Ich will die Oberschule gut beenden. Das ist mein Ziel. Wie geht es dir? Was willst du nach dem Schulabschluss werden? Deine Briefe bekomme ich sehr gern. Ich warte auf deine Antwort. Es grüßt dich und deine Eltern, Renate.